hier ist wieder die Radio nach Jazz im Deutschlandfunk live aus Köln. Am Mikrofon weiterhin Karl Lippegaus. Unser Thema heute: Ornithology. Oden an Ornette Coleman, der im Juni im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Das hier ist Blues Connotation mit dem Gitarristen John Abercrombie und dem Saxophonisten Joe Lovano. Thank you. Auch in der zweiten Stunde der Radio nach Jazz im Deutschlandfunk kreist alles um die Komposition Ornette Coleman's. Gerade hörten Sie John Abercrombie mit Blues Connotation aus seinem Album Without a Song. Randolph Dennard Ornette Coleman war das vierte und jüngste Kind von Randolph und Rosa Coleman. Sein ältester Bruder starb in den 40er Jahren, seine Schwester Vera mit nur 17 Jahren bei einem tragischen Autounfall. Truvenza, eine weitere Schwester, war ein Jahr älter als Ornette und sie hat erzählt, dass der Vater im Ersten Weltkrieg in der US-Armee gedient habe und später als Koch und als Mechaniker arbeitete. Truvenza, die sich später Trudy Coleman nannte, spielte übrigens Posaune, leitete auch eine eigene Band und war vor allem Sängerin. Eine Schallplatte, die sie mit dem Trompeter Don Cherry und dem Pianisten Paul Bley immerhin für Columbia Records machen konnte, wurde leider nie veröffentlicht. Alle Coleman-Kinder kamen durch die Eltern zur Musik. Es gab ein Klavier zu Hause, es wurde viel gesungen, es fanden Partys statt, zu denen mal ein Drummer oder ein Klarinettist kamen. Die Colemans waren religiöse Leute, der Vater sang im Kirchenchor und der Sohn Ornette wurde als Methodist getauft. Man lebte in einem kleinen, bescheidenen Haus im östlichen Teil von Fort Worth in Texas, an der Bahnlinie. Die Kinder wurden streng erzogen, die Familie war sehr arm, aber es war immer etwas Geld da, um wenigstens zu überleben. Trotzdem wurde vieles in der Musik Ornettes später so fröhlich, so aufmunternd und stimulierend, wie zum Beispiel seine Komposition Latin Genetics, hier gespielt vom Trio des französischen Bassisten Jean-Paul Sullia mit dem hinreißenden Saxophonisten Emile Parisien und dem österreichischen Drummer Wolfgang Reisinger. Schickte seiner Mutter Rosa später, als er in New York lebte und sehr bekannt war, seine Schallplatten. Doch wenn er nach Fort Worth zurückkam, fand er sie ungeöffnet in den Kartons, in denen er sie verschickt hatte. Der kleine Junge musste über viele Bahngleise zur Schule laufen, eine gefährliche tägliche Wanderung. In der Schule galt er als hochbegabt. Ornette sagte, er habe als Siebenjähriger seinen Vater verloren und die Mutter habe ihm gesagt, er müsse jetzt für die Familie sorgen. Rückblickend meinte er einmal: Ich kam nicht aus einer armen Familie. We were poorer than poor. Wir waren ärmer als arm. Vermutlich anspielend auf die Zeit, als er mit der Mutter und zwei Schwestern vaterlos aufwuchs. Er und seine Freunde machten Musik zuerst auf primitiven Instrumenten, auf Kazoos, und sie imitierten damit die Bläser der Big Bands, die sie im Radio erlebten. Ornettes späterer Weggefährte, der Saxophonist Dewey Redman, wuchs ebenfalls in Fort Worth auf. In der Schule sah Ornette zum ersten Mal eine echte Jazzband, und das Instrument, das ihn am meisten faszinierte, war sofort auf Anhieb das Saxophon. Um 1944/45 jobbte er als Schuhputzer und Busboy in Hotels oder als Liftboy, um sich das Geld für sein erstes Horn zu verdienen. Ein Lehrer konnte er sich nicht leisten und brachte sich selbst das Altsaxophonspielen bei. Einer der allerersten bekannten Jazzmusiker, die seine Kompositionen spielten, war der weiße Altsaxophon-Virtuose Art Pepper. Hören Sie ihn hier mit diesem Stück von Ornette Coleman, Tears Inside, aufgenommen im Oktober 1960 in den kleinen Contemporary Records Studios in Los Angeles. Eines der frühesten Beispiele für eine Coverversion einer Ornette Coleman-Komposition, Tears Are Inside, aus dem klassischen Art Pepper-Album Smack Up, aufgenommen 1960 in L.A. mit dem Trompeter Jack Sheldon, dem Pianisten Pete Jolly, Jimmy Bond und Frank Butler, fabelhafter Schlagzeuger, waren in der Rhythmusgruppe. Well, I agree with the way we're talking, but sound was existed before anybody was became human. Sound is eternal, isn't it right? So the best we can do is say, how can we get along with each other to appreciate how sound existed so long and people die so quickly? I'd rather not be with sound, I'd rather not die too quickly. Es war wieder ein kurzer Ausschnitt aus einem Interview, das ich mit Ornette Coleman bei seinem letzten Auftritt beim Moers Festival führen konnte. Und hier gleich noch eine historische Aufnahme mit ihm diesmal. 1961 komponierte Gunther Schuller ein Stück mit dem Titel Abstraction für Ornette und 7 Streichinstrumente mit der Gitarre von Jim Hall und mit Schlagzeug. Der Autodidakt Ornette Coleman hatte Unterricht bei Schuller genommen, um seine theoretischen Kenntnisse zu erweitern und zu verfestigen. Dabei stellte sich dann heraus, dass er sich praktisch alles im akademischen Sinne falsch beigebracht hatte. Schuller schreibt, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, Ornette bekam einen Eindruck davon, was ich mit akkuratem Notenlesen und Schreiben meinte. Und es war so verwirrend für ihn, weil er merkte, dass alles, was er bis dahin gelernt hatte, praktisch falsch war. Er hatte die ganze Sache mit dem Transponieren auf verschiedene Instrumente falsch erlernt. Ich glaube, als er in Bluesbands in Texas spielte, hatte er sich aus irgendeinem Grund angewöhnt, bestimmte Tonhöhen mit gewissen Charakteren zu verbinden. Bestimmte Noten waren für Ornette immer Upbeats und andere immer Downbeats. Und weil er Musik nicht auf traditionelle Weise erlernt hatte, wurde er der originelle Improvisator, der er ist. Darin besteht sein Genie. Er hat Leute, die seine Musik transponieren, die sie übersetzen, was auch immer. Aber niemand weiß, ob diese Leute das akkurat tun oder nicht. Das Album, das sie gemeinsam aufnahmen, ist leider kaum bekannt. Ich finde, man sollte es wiederentdecken. Hören Sie hier Variations on a Theme of Thelonious Monk. Thank you. Jazz Abstractions von Gunther Schuller und dem Pianisten John Lewis. Der Vibraphonist war Eddie Costa. An der Bassklarinette konnten wir Eric Dolphy erleben. Anfangs dachte Ornette, die ersten Buchstaben im Alphabet, A, B, C, D, E, F, G, seien auch die ersten Töne in der Musik. Das C, das er auf seinem Horn spielte, war in seiner Vorstellung das A. Später sagte er, wenn du ein Instrument nimmst und es auf eine Art fühlst, um dich damit auszudrücken, nimmt das Ganze seinen eigenen Verlauf. Nun, er entdeckte, dass man eine Note flach oder auch scharf anspielen konnte. Oft spielte er anfangs nur einen einzigen Ton und versuchte herauszufinden, wie viele Klänge er damit erzeugen konnte. Ich hörte so viele verschiedene Töne und Sounds. Mit 15 Jahren fährt er zum ersten Mal nach New York, um eine Tante zu besuchen. Das ist die Frau des berühmten Jazz-Trompeters Doc Cheatham. Dort erlebt er die erste Dizzy Gillespie Big Band Live und Doc bringt den Jungen zu einem Saxophonlehrer, der früher bei Cab Calloway im Orchester gespielt hatte. Ich verzog viel das Gesicht, wenn ich spielte. Der Lehrer stellte mich vor einen Spiegel und ließ mich eine Stunde lang davor spielen. Das war die ganze Lektion. Ein Cousin bringt ihm auch ein paar Dinge bei und sehr rasch lernt er. Thank you. Coltrane said the 2 hours that he played with you mm-hmm. on stage were mm-hmm. the most incredible moment of his life. He is a very good person, Don Coltrane. He's very nice. Das war das Modern Jazz Quartett mit seiner Version von Ornette Coleman's berühmtester Komposition Lonely Woman. Das MJQ in der klassischen Besetzung mit Milt Jackson am Vibraphon, Percy Heath Bass, Connie Kay Drums und am Klavier John Lewis, der Ornettes wichtigster Mentor in der Anfangszeit wurde. Er brachte ihn zur Plattenfirma Atlantic. Ich schlug mich durch als Liftboy, Houseboy, Pförtner und Babysitter. Und ich trat für eine Weile den Zeugen Jehovas bei, als mein Sohn Denardo zur Welt kam. Als Ornette im Warenlager eines großen Kaufhauses in Los Angeles bei Bullocks jobbte, 1954 war das, da ging er mal in der Mittagspause raus, die Straße runter und kam an einer Kunstgalerie vorbei. Im Fenster erblickte er ein Gemälde von einer, wie er sagt, sehr bourgeoisen, wohlhabend aussehenden weißen Lady. Sie saß da mit einem sehr traurigen und einsamen Gesichtsausdruck. Tränen hatte sie im Gesicht. Und dabei hatte sie doch alles, was man sich nur wünschen kann im Leben. Ich sagte mir, komisch, aber irgendwie kann ich mich doch reindenken in dieses Bild. Den Tag komponierte er, inspiriert durch das Porträt, eine seiner berühmtesten Kompositionen, einen der am häufigsten gecoverten Songs, Lonely Woman, hier in einer selten zu hörenden Version mit der großen Jazzsängerin Chris Connor, auch wieder aus dem Jahr 1962, nur 2 Monate nach der eben gehörten Fassung des Modern Jazz Quartetts aufgenommen. Love. night she wanders, who can she tell of her heartache? They that listen do not care, they don't share heartache. She is a lonely woman, no one to cry to at all. She wore a smile of gladness. Now on that smile there are teardrops. They that knew her didn't care, wouldn't wear teardrops. They the darkness. Once she loved a man, don't bother to imagine how she loved him. You'd never guess at all. She never told the secret of her sorrow. He heard the sound of her sadness when he called her. No one came but the same sadness. He calls the never again will she hear Chris Connor mit ihrer Version von Lonely Woman, zu finden auf dem Album Free Spirits. Das Arrangement schrieb der Saxophonist Al Cohen. Auf der High School schon begegnete Ornette später so bekannten Jazzmusikern wie Charles Moffett, dem Schlagzeuger, mit dem er später ein Trio hatte, John Carter, Klarinette, Prince Lachey, King Curtis und dem bereits erwähnten Dewey Redman. Er hatte immer viel den Gospelchören in den Kirchen gelauscht. Er spielte selber in einer Churchband mit 20 bis 24, bis 25 Musikern. Er hörte den durchreisenden Lester Young, wenn er in Fort Worth gastierte. In dieser Stadt herrschte Rassentrennung. Der schwarze Anteil an der Bevölkerung machte etwa 10% aus. Und die Colemans lebten in dem, was man The Wrong Side of the Tracks nannte, in Anspielung an die Eisenbahnlinie auf der falschen Seite der Stadt. Mit der Zeit wurde Ornette ein großer Charlie Parker-Fan und Dewey Redman zeigte sich verblüfft darüber, wie sehr er später auch nach Bird klang. Aber er hat irgendwann nicht mehr so gespielt, sagt Dewey, da machte er schon seine Ornette-Musik. Zu seinen großen Fans gehörte schon sehr früh der Pianist Paul Bley, hier in When Will the Blues Leave von Ornette Coleman natürlich komponiert, 1962. Schon ein Jahr nachdem er sein Saxophon gekauft hatte, verdiente Ornette Geld damit. Man spielte Jukebox-Hits von Louis Jordan nach. Erst als er nach Kalifornien und dann nach New York kam, setzte sich in seinem Kopf das Wort Jazz fest. Vorher hatte er sich immer nur als Saxophonist gesehen, für $100 die Woche. In den späten 40ern konnte er von der Gage seine Familie ernähren. Problematisch waren nur die Honky-Tonks, in denen er Musik machte. Die Musik war dort im Grunde nur ein Vorwand für illegale Glücksspiele. Es ging sehr rau zu. Eine Background-Beschallung lieferte er, und wenn die Polizei nahte, schnappte sich jeder Spieler eine Frau und tanzte mit ihr. Dann kamen die Texas Rangers mit ihren Äxten herein und zertrümmerten die Spieltische. Als es eines Nachts noch brutaler als üblich wurde, eine Messerstecherei, ein Mann wurde getötet, da stürzte das den jungen Ornette in eine tiefe Identitätskrise. Er spürte, es war seine Musik, die die Menschen aufwiegelte und durchdrehen ließ. Sowas wollte er nicht mehr spielen, und als er das seiner Mutter erzählte, meinte sie: Was ist bloß los mit dir? Erwartest du, dass diese Leute für deine Seele bezahlen? In dem Moment, sagte Ornette, habe er sich erwachsen gefühlt, und die Musik, der er sich jetzt voll und ganz widmete, war der Bebop Charlie Parkers. Beschließen möchte ich den zweiten Teil der Ornette Coleman Story in dieser Jazznacht mit der berühmten Einspielung seiner Komposition War Orphans. Sie hören das Charlie Hayden und Carla Bley Liberation Music Orchestra.